Hallihallo. Hall? Hier ist wieder Schnickschnack, die spaßige und aufregende Sendung aus Franken. Es wird schon heftig gekichert und gekachert im Studio. Chris, hallo. Hallo. Du bist auch wieder da. Verwunderlich. Ja, muss ja, ne? Ja. Wen hast du denn jetzt ins Studio mit reingeschleppt? Ja, wir haben heute Gäste bei uns, wie immer. Und zwar darf ich die Kabarettisten Brigitte und Kim McNee begrüßen. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, das war schön synchron. Das war schön synchron. Ja. Also Hallo sagen können sie schon auf jeden Fall. Wie der gemeinsame Nachname sagt, sind ja die auch schon länger miteinander verheiratet. Da kann man ruhig einmal synchron sagen. Das sagt sagen, überhaupt ne? nicht, denn der Name sagt doch nicht wie lang. Wie kommt es jetzt da drauf? Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, das ist einfach so. Ja, Chris, wir haben noch nicht die Kurve gekriegt, unser Thema heute. Wir sind noch ein bisschen kalt reingestartet heute. Helf mir doch mal. Ich bin ja schon über eine Stunde da, also ich bin warm. Ja, wenn du hier übernachtest, ist das nicht mein Problem. Ein, kann man sagen, multikulturelles Ehepaar, das Kabarett macht. Kabarett. Kabarett. Kabarett, ja. Kabarett macht, das nicht politisch ist. Fränkisch-unpolitisches Kabarett. Kabarett? Sonst ist es ja so wie Moulin Rouge, ne? Mit Netzstrümpfen und Cancan. Ja, also ich bin dort, bin eine richtige Ire, also Nordire, bin dort aufgewachsen und nach Franken gekommen, Mitte der 70er Jahre, also mittendrin in meinem Germanistikstudium. Da bin ich auch dem Fränkischen begegnet, hat mir gleich gefallen, weil ich ja kein Oxford-Englisch spreche. Und David Habla, die sprechen hier auch kein Hochdeutsch, das ist ja wunderbar. Trotzdem habe ich die ersten Schreibversuche waren Englisch und der erste Roman ist in England und Irland erschienen. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Du hast Germanistik studiert? Ja. In Irland? Ja, freilich. Ich habe auch Deutsch in der Schule gelernt. Hattest du schon vorher irgendeinen Bezug zum, also? Nee, das war der reine Zufall. Also das ist völlig unbedeutend. Das war die dritte Fremdsprache, war das damals. Also im ersten Jahr Französisch und Latein und im zweiten muss man eine dritte Fremdsprache dazu nehmen, Spanisch oder Deutsch. Und da habe ich gedacht, ich nehme Spanisch. Und als ich es meiner Mutter erzählt habe, habe ich gesagt, nee, du magst Deutsch, weil wir haben schon das Buch daheim. Weil mein Bruder 2 Jahre zuvor Deutsch genommen hat. Also okay, alles in der Schule. Es ging erst nur, der Schule wir los. Mussten die Bücher kaufen und das war der Hammer. Aber das spielt ja eh keine Rolle. Dritte Fremdsprache wird ja niemals irgendwie wichtig sein in meinem Leben. So kann man sich täuschen. Und wie bist du dann drauf gekommen, das zu studieren? Hat es dir dann so gut gefallen? Studieren, es war wieder das Gleiche. Ich habe mich für Französisch beworben an der Uni, aber wir haben nicht für Französisch genommen. Ich wollte auch Bibliothekar werden, da haben sie mich auch nicht genommen. Aber für Deutsch war noch was frei, also habe ich das gemacht. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du die Sprache irgendwie dich verliebt hast oder so, sondern es war einfach ich habe das schon. Also ich war eigentlich immer besser in Französisch. Also ein Tick besser in Französisch. Ich war ja keine große Leuchte in der Schule, aber ein bisschen besser in Französisch als in Deutsch. Aber so war das halt nun mal. Wie ist es denn, wenn man dann nach Franken kommt? Also du hast ja selber gesagt, die Franken reden ja kein Hochdeutsch. Wie schwer ist denn unser Dialekt dann für einen Auswärtigen, sag ich mal, der frisch herkommt, zu verstehen? Ja, das war zuerst einmal nicht das Problem, weil ich war an der Uni und da haben die natürlich schon eher Hochdeutsch gesprochen. In den Semesterferien, da habe ich in einer Düngemittelfabrik gearbeitet, da in Eldersdorf, Paul Günder. Günder schon grünt er. Und da haben natürlich die Arbeiter alle Fränkisch geredet und das hat mich fasziniert. Das will ich auch können. Es hört sich, du erzählst es so trocken, aber es hört sich sehr, sehr, passt dazu, zu deinem Lebenslauf scheinbar so. Ja, dann gab es halt nur noch Plätze in Deutsch. Ja. Und eigentlich ist es auch ganz cool. Ja, also es war nichts geplant. Und dann bist du auch nach deinem Studium, du hast hier fertig studiert in Erlangen oder wie war das dann? Ja, ich war hier Austauschstudent. Und dann bin ich erst einmal nach Nordirland zurück und habe mein Studium fertig gemacht. Inzwischen in Erlangen hatte ich mich in ein Mädchen verliebt und deswegen war das dann auch der Grund, warum ich zurückkehren wollte. Das ist aber nichts geworden. Also die Trennung, das ja getrennt haben wir wunderbar ausgehalten, aber das Zusammenleben hat nicht so geklappt. Drum bin ich ja sehr froh, dass ich meine jetzige Frau gleich in der Anfangszeit in Scheinfeld kennengelernt habe. 76 war das. Wie bist du dann nach Scheinfeld gekommen? Ja, da bin ich hingeschickt worden, auch nichts geplant. Also ich habe mich nach Erlangen beworben. Und dann haben sie gesagt, nee, du gehst nach Scheinfeld. Ich habe gar nicht gewusst, wo das ist. Und ich bin seitdem in Scheinfeld. Ich bin ja der dienstälteste Lehrer da inzwischen. Das sind jetzt 40 Jahre an der Mittelschule Scheinfeld. Englischlehrer, also Fachlehrer für Englisch. Ein sehr interessanter Lebenslauf. Und interessant, wie der, also ich weiß nicht, ob Chris, du das geplant hast, aber der passt ja in unsere Sendung perfekt rein, also mit dem irischen, die fränkischen. Beide. Ja, und ja, jetzt würde ich aber natürlich gerne auch noch die Dame dann auch noch fragen, wie seid ihr dann, wie habt ihr dann genau zusammengefunden? Ja, wir haben uns an der Schule kennengelernt. 1976, seid ihr beide Lehrer? Ja. Okay, alles klar. 1976 in Scheinfeld. Ich war Lehramtsanwärterin im zweiten Dienstjahr an der Grundschule. Und die Mittelschule, also damals noch Hauptschule, ist im gleichen Gebäude. Und da haben wir uns gleich bei der Anfangskonferenz kennengelernt. Und gleich Liebe auf den ersten Blick? Oder? Nee, war da anders liiert. Ich hab einen anderen Freund gehabt. Was unterrichtest du? Ja, ich war Grundschullehrerin. Ich bin inzwischen im Ruhestand im zweiten Jahr. Also ich habe Grundschule immer 1-2 unterrichtet, erste, zweite Klasse. Also die kleinen Kinder auf alles vorbereitet. Das war meine erste Lehrerin. Ja, Christian hat bei mir Lesen und Schreiben gelernt. So ist es auf dem Kannst du auch ganz gut, ne? Jeder glaubt, ja, das ist eine schöne Schrift, was man da sagt. Es reicht auf jeden Fall. Ja. Okay, und dann muss ja irgendwo ein Punkt gewesen sein, wo ihr beide dann gesagt habt, so, wir machen jetzt Musik und wir machen jetzt Kabarett. Ja, es kam Musik, ne? Ja. Einfach mal so, ich habe hier eine Gitarre und du hast hier ein Schlagzeug stehen, warum sollten wir nicht drauf rumhauen und drauf rumklampfen? Ja, oder? Das war dann schon das Irland, da sind wir dann gleich im ersten Urlaub, da sind wir nach Irland gefahren und dann haben wir auch so Gruppen in den irischen Pubs dann gehört und das war toll. Und ich habe mich sowieso immer für die irische Musik interessiert und der Brigitte hat die Musik auch so gut gefallen, haben wir versucht, das mit der Zeit so nachzuspielen. Was spielt ihr dann für Instrumente, also Gitarre und... Spielt ihr dann noch was? Oder? Ja, die anderen, wir sind ja zu fünft in der Band Nauswatz und da haben wir eben noch einen Geiger, einen ganz tollen dabei. Ja. Und, wer ist da alles dabei? Also wir beide und dann auch noch der Wigbert Winkler, mit dem wir auch Kabarett machen. Ja. Der spielt Akkordeon überwiegend, aber auch Flöte, Blechflöte, Tinwissel. Konzertina. Und dann ist noch der Clemens Schleifer dabei, der spielt Bass, Klarinette, Saxophon. Ja, und den Geiger, der Dietmar Kubot, haben wir schon erwähnt. Und also ich spiele nur Percussion und ich singe hauptsächlich. Ich habe hier gerade kurz einen Blick auf die CD geworfen. Ich sehe hier so, für den Hörer muss ich das ein bisschen beschreiben. Also wir haben eine sehr, zurückhaltend gestaltete Typografie. Da steht Nauswärts ganz oben in groß und links oben und rechts unten klein, wie im Traum höchstwahrscheinlich der Albumname. Wir sehen wolkenverhangende Landstriche, die hügelig sind und Bäume, die aus dem Nebel herausragen. Alles monochrom in Blau. In einem Tonverlauf zwischen Blau und Rosa. Diese Landschaft, die vorne abgebildet ist, wo kommt die her? Wisst ihr das? Ja, das Bild habe ich ja gemacht. Mhm. Das ist in der Südsteiermark, ist das. Ist das so dein... Also du scheinst dann ja auch ganze fotografieren, wenn ich das dann richtig rauslege. Ist das dann so dein Bildmotivik, so an die Romantik angelehnte, nebelverhangene Landschaften? Ist das so dein Ding? Wenn die gerade schön ausschauen, aber es muss nicht nur sowas sein. Das hat gerade für das Cover hat gerade gut gepasst, also wenn die CD wie im Traum heißt. Aber ich fotografiere was anderes auch, also mit bunten, grellen Farben schon auch. Baustellen zum Beispiel. Das sind auch Baustellen weniger. Eher so Landschaft. Ja. Okay, weil wir hatten letztes Mal, das ist jetzt wegen komisch, das jetzt, aber der Fuchs. Der Theobald O.J. Fuchs, der ja auch jetzt einen Kriminalroman veröffentlicht hat, der hat gesagt, sein Thema sind grundsätzlich Baustellen, weil ihn das interessiert, weil da was umgebaut wird. Und dein Thema wäre dann eher so Landschaft, oder? Ja. Und Wasser, du fotografierst doch Wasser sogar. Ja, Wasser, Spiegelungen, ja. Auch nicht bloß große Landschaften, sondern auch so Details, also kleine. Spiegelstudien quasi. Ja, oder einzelne Steine. Ja, ist man da beim Sonntagsspaziergang dann auf der Suche nach Pfützen? Ist das wichtig dann? Doch. Also wenn wir irgendwo, jetzt weniger Spaziergang, aber wenn wir in der Stadt irgendwo unterwegs sind und der Kilian hat ein Foto dabei, ist er auf einmal weg. Dann drehe ich mich um, aha, er fotografiert wieder eine Pfütze. Ja, wir sind ja schon von dem Irischen ein bisschen weggekommen, weil wie wir irische Musik gemacht haben, musste ich immer die ganzen Lieder erklären. Und wir wollten aber das auch so haben wie in den Pubs in Irland, dass die Leute sofort das verstehen, was da gesungen wird. Drum singen wir nur noch auf Fränkisch Texte von Brigitte, ganz tolle fränkische Texte. Also die Texte schreibt die Brigitte da. Ja. Okay. Mhm. Auch fürs Kabarett, also ja. Für Nauswatz und Kabarett. Hast du auch irgendwie einen Hintergrund in der Mundart speziell oder hast du dich damit speziell beschäftigt oder ist das einfach das, was mit dem du dich am besten kommunizieren kannst? Ja, eigentlich schon, ja. Ich finde halt, man kann viel mehr ausdrücken als auf Hochdeutsch, jetzt bei den Liedertexten. Und im Kabarett, der fränkische Dialekt, da kommt auch alles viel authentischer rüber, wie wenn es jetzt Hochdeutsch wäre. Ja, das war früher auch anders. Da haben also die Kinder viel mehr Dialekt gesprochen als jetzt. Mhm. Also ich bin in Neustadt-Aisch aufgewachsen. Das ist der Neustädter Dialekt halt, den ich spreche und verwende. Ist ganz anders eigentlich als der Nürnberger. Jetzt, wenn man Heide ein Stück Glas hat, da sprechen fast alle Hochdeutschen. Das ist richtig, mal ja. Ist jetzt in der ersten Klasse. Das stimmt. Ja. Das stirbt aus, leider. Ja. Ja. Ich habe die Kinder dann manchmal Dialekt, also Kirchweihlieder singen lassen oder fränkische Gedichte, dann tun die sich unheimlich schwer, das auszusprechen. Ja, es ist vielleicht, ich sag mal, vielleicht liegt es daran, dass der Franke wenig Selbstbewusstsein hat und das dann der halt Franke an sich. Der Franke an sich, ja genau. Dass dann halt die Eltern schon frühzeitig drauf schauen, dass sie ja kein Fränkisch reden. Ich glaube, dann Chris, später keine. Ich glaube, Chris, das hat nichts mit Franken zu tun. Doch, glaube ich schon. Ich glaube, das ist einfach in der heutigen Welt, in der alles auf Beruf und Leistung ausgerichtet ist. Der Franke ist ein Dialekt, ist ein Dialekt einfach fehl am Platz. Also wenn man Bayern mit Franken vergleicht, dann ist schon. Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist. Also man, die Kinder, die schauen, die sind so oft im Internet unterwegs und schauen so viel fern und da wird natürlich Hochdeutsch gesprochen. Ich denke, das ist die Armen kommt, das einfach nach. In der Zeit lang war es ja auch verpönt, in der Schule Dialekt zu sprechen. Also auch die Lehrer sollten möglichst Hochdeutsch sprechen. Da hat sich jetzt auch wieder was geändert. Das ist also nicht mehr so. Und viele Eltern haben halt Angst, dass die Kinder nicht richtig rechtschreiben, wenn sie den fränkischen Dialekt sprechen. Also T und D und so weiter. Aber habe ich eigentlich nie bemerkt, dass das irgendwie einen Einfluss auf die Rechtschreibung hat. Ich weiß nicht, wer das ist. Bin das ich? Also es ist echt, also hier Sitten sind hier am Werk, meins war es nicht. Was ich noch sagen wollte, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass du quasi beim Bewerbungsgespräch, wenn du Dialekt sprichst, als weniger geeignet eingestuft wirst im Schnitt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, darauf wollte ich vorhin hinaus. Ja. Ja gut, also es ist auf jeden Fall so, der Dialekt wird immer verpönter. Jetzt ist nur aus. Noch. Das war jetzt der letzte Brummer, das war der Ausbrummer praktisch. Also es war dein Ei, das du hier reingelegt hast. Ja. Wunderbar, Chris. Ganz toll. Ganz toll. Ja, Handys. Ich bemühe mich nach Kräften. Ja, man merkt es. Ja. Was ist der größte Unterschied zwischen Irland und Franken? Der größte Unterschied? Ja. Aha. Ja, das ist schwierig gefragt. Jetzt wird es gefährlich. Naja, ich finde schon, dass die Iren antikfreundlicher sind. Also und ich weiß, dass die Deutschen oder die Franken sagen, das ist wie bei den Amerikanern, das ist nur oberflächlich. Aber ich meine, an der Oberfläche begegnet man den meisten Menschen und nicht irgendwie tiefer. Und das ist schon mal, wenn die Leute einfach freundlich sind, ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Also da finde ich ja, es hat sich in Franken einiges getan. Ja, der Franke macht Kurse in Freundlichkeit. Ne? Haben wir ja auch thematisiert. Ne? Der versucht es zu lernen, aber die fränkische Freundlichkeit, ja. Die neue fränkische Freundlichkeit. Die neue fränkische Freundlichkeit, ja, da wurden schon Fortschritte gemacht. Aber das finde ich schon noch ein Unterschied. Und die größte Gemeinsamkeit? Würde ich sagen, ist der Humor. Also fränkischer Humor und irischer Humor ist sehr ähnlich. Okay, ich finde, fränkischer Humor unterscheidet sich schon vom rheinischen oder ja, doch. Was macht denn den fränkischen Humor aus? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Das Unerwartete, finde ich. Also das einfach das, ich kann es ja gar nicht sagen. Wenn man den Fasching in Veitshöchheim zum Beispiel anschaut und Rassau und Heißmann improvisieren. Also wenn die einfach so rumblödeln, das finde ich wahnsinnig witzig und komisch. Es muss ja nicht einen tieferen Sinn haben, das gefällt mir einfach. Also du sagst quasi, dein Wahlspruch wäre Mut zur Oberfläche. Ja, vielleicht, ja. Was den Humor betrifft, ja. Gut. Wir haben die Eheleute McNeil im Studio, die nicht nur diese Musik hier fabrizieren, sondern auch Kabarett machen. Deutsch ausgesprochenes Kabarett. Mhm. Ja. Hat das was Traditionelles oder an was orientiert euch? Was sind so eure Vorbilder im Kabarett? Wie beschreibt ihr eure Show? Der frühe Gerhard Polt und die Gisela Schneeberger damals, fast wie im richtigen Leben, die haben also ja auch Realsatire, Alltagssatire gemacht. So in die Richtung gehen wir ungefähr. Sind das dann so gespielte Szenen? Es sind gespielte Szenen, sind aber auch Lieder drin. Und wir sind aber ja zu dritt, da ist der Wigbert Winkler dabei. Also es sind nicht nur, also am wenigsten eigentlich diese Ehepaar-Sachen. Ja, das sondern, mögen wir eigentlich nicht so. Wie lange macht ihr das schon, seit wann? Seit 16 Jahren. Und ihr habt in Unterleimbach wohnt ihr, ihr habt eine Kulturscheune. Erzählt einmal, wie ihr dazu gekommen seid. Ja, die Scheune war am Bauernhaus dabei. Das haben wir ja da mitgekauft und haben zuerst gar nicht gewusst, was wir damit anfangen wollen. Es stand ja voll Gerumpel und Zeug, also alle Kohlenbriketts und das haben wir dann halt ausgeräumt und dann, da haben wir schon Irish Folk gemacht, dann haben wir gesagt, ach, da könnte man eigentlich da eine Bühne reinbauen, das haben wir gemacht und dann haben wir alle Jahre im Sommer praktisch unsere Scheunentage mit Kabarett und Musik. Also ihr habt die umgebaut dann? Und eine kleine Bühne reingebaut? Ja, okay. Und Strahler und Zuschauersitze, ja, und das ist halt recht gemütlich. Wie oft tretet ihr da auf? Wie oft ist das dann ungefähr? Na, nicht allzu oft. Also im Juli machen wir meistens zwei Wochenenden. Oder manchmal auch nur private Sachen. Also dass Gruppen halt kommen in die Scheune. Aber ja, vielleicht sechsmal im Jahr. Und der Kiln, der schreibt Romane. Er hat mich vorhin aufgeklärt, es sind keine Kriminalromane, sondern es sind Romane. Die Romane sind, aber die Krimis, das sind dann die Kurzkrimis, die schreibe ich auch gern, aber die Romane sind da anders. Du schreibst auf Deutsch? Ja, inzwischen, ja. Und Englisch? Hast du auch schon was geschrieben? Ja, ja. Da pendelst du so zwischendrin her. Was war dein letztes Buch, was du veröffentlicht hast? Das war Am Strom. Das war auch das erste Buch, das ich gleich von vornherein auf Deutsch geschrieben habe. Das ist ein fränkisches, bayerisches, eine fränkische, bayerische Thematik. Ein bisschen Liebesgeschichte, ein bisschen Krimi. Das ist 2015 erschienen. Also letztes Jahr. Ja. Und um was geht's? Was ist so? Also ich weiß jetzt Liebesgeschichte und Krimi, aber. Ja, also ich habe da sonst schon die Liebe immer ein Thema. Meistens hat der Protagonist hat dann eine alte Liebe aufgesucht und ich versuche jetzt einmal einen Roman zu schreiben über eine Ehe, über Leute, die immer zusammengeblieben sind, ob man das interessant gestalten kann. Und darum geht's. Hat es dann wieder humoristischen Einschlag? Auf jeden Fall, ohne das geht's nicht. Also das ist dann auch quasi thematisch. Ich meine, ihr habt vorhin gesagt, ihr macht keine Ehe, nicht so gern Ehesketche. Nee, aber gerade das hast du jetzt in deinem letzten Buch aufgegriffen. Das habe ich im Buch aufgegriffen, ja. Wie man das, wie man so eine Lebensgeschichte interessant erzählen kann oder eine Ehe interessant schildern kann, die wirklich so 30, 40 Jahre lang hält. Also zum Schluss geht sie aber leider Gottes auseinander. Aber kein Happy End. Das ist ein Open End, würde ich sagen, ein offenes Ende. Okay. Der Chris hat mir dich als Krimi-Autorin vorgestellt, aber so siehst du dich nicht. Du siehst dich als... Das sehe ich getrennt. Ich bin schon auch Krimi-Autor, aber das sind Kurzkrimis. Das war ja auch überhaupt der Beginn des Schreibens für mich auf Deutsch. Da war dann so ein Wettbewerb, ein Krimi-Wettbewerb von den Nürnberger Nachrichten und von As wie Wendy. Das war ausgeschrieben. Und da habe ich gedacht, das versuche ich einmal. Und habe dann gleich den ersten Preis gewonnen mit der Kurzgeschichte Pfarrerskinder Müllers Vieh. Und das hat mich natürlich dann schon inspiriert und es hat mir ganz toll gefallen und es war ein ganz tolles Erlebnis. Und seitdem schreibe ich auch Krimis, aber ich sehe mich nicht in erster Linie als Krimischreiber und so Kommissare kommen bei mir eher überhaupt nicht vor und wenn, dann in ganz kleine Nebenrollen. Also du versuchst das Genre des Krimis nicht so sehr nach seinen Konventionen zu bearbeiten. Ja, das ist nicht unbedingt bewusst von mir. Es ist nur so, dass das mich eher weniger interessiert, diese Tatortsachen da. Mhm. Gay Chris, Tatort. Furchtbar, oder? Tatort ist klasse. Okay. Ja, schaut ihr Tatort? Ist ja gut, dass die Leute unterschiedlich sind, ne? Ja, es ist echt gut. Und es ist gut, dass nicht. Dass, ich habe sie damals angeschaut, 70er Jahre, mit dem Hans-Jürg Fellmier oder wieder. Aber. Da hat es ja bloß zwei Fernsehsender gegeben, oder? Echt nicht? Was macht ihr dann so noch um? Wir gehen in die Heckenwirtschaft. Heckenwirtschaft. Genau. Oder dann eben im Winter zugefrorene Pfützen fotografieren. Ja, na gut, das ist zum Beispiel auch, das ist so ein Tipp, wo ich sage, ja, ich schneide mir meine Kamera um und suche mal die schönste Pfütze Frankens. Das wäre auch, ich. Da könnte man einen Wettbewerb starten. Wir sollten jetzt einen Schnickschnack-Fotowettbewerb ausloben. Ja. Wer uns das beste Pfützenfoto aus Franken, es muss aus Franken sein. Und die McNeils machen dann die Jury, belegbar. Weil ich meine, ihr kennt es. Ja, kennt die McNeils können die Jury machen. Der kann die CD von Nauswärts wie im Traum gewinnen, würde ich sagen. Genau, so machen wir das. Ja, also schickt uns Pfützenfotos auf facebook.com/schnickschnack mit zweimal Doppel-G. Wir wählen dann, beziehungsweise eine unabhängige Jury bestehend aus wählt dann die schönsten Pfützenfotos aus und dann gibt es eine CD geschenkt. Also was ist geschenkt? Gewonnen. Ne? Ja. Macht ihr dann eher solche Sachen oder geht ihr dann einmal, es wird ja in Schaufenster angeboten, kabarettmäßig? Ja? Echt? Ist das so? Ja, es ist so. Jetzt hat er es gelernt. Ja. Ja. Ja, ist nie zu spät. Ne? Ja. Ja, apropos nie zu spät. Liegt wohl. Killen, du bist seit über 40 Jahren? Oder wie lange? 40 Jahre. 40 Jahre, ja. Du hast neulich einen Einbürgerungstest machen müssen. Genau. Erzähl doch einmal. Ja, also mich hat dieser Brexit natürlich umgehauen. Ne? Also völlig, ich war nicht drauf gefasst. Ich bin ja britischer Staatsbürger und habe vor 15 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, aber nicht bekommen, weil die Bayern als einzige von mir verlangen, dass ich die britische Staatsbürgerschaft aufgebe. Dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und für das habe ich irgendwie ein paar hundert Euro Straf zahlen müssen für die Nachfrage. Aber jetzt, nach dem Brexit, wollte ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, habe es auch gemacht und musste dann einen, im gleichen Herbst habe ich meine Urkunde vom Bayerischen Staat bekommen für 40 Jahre treue Dienste und gleich auch einen Einbürgerungstest machen müssen. Also, dass du für die deutsche Staatsbürgerschaft quasi. Für die deutsche Staatsbürgerschaft, ja. Also, was muss man da so machen? Naja, das sind Auswahlantworten. Eigentlich nicht so schwierig. Zum Beispiel, wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik? Ne? 16. Genau, richtig, ja. Aber, und noch, was war das Schwierigste? Kann hast ich du das irgendwo schützen bei die mir? Schwierigste Frage, das Judikativ und Legislativ, Legislative. Ja. Legislative, das ist die Das sind die Gesetze verabschieden, die Judikative ist das Gericht und dann gibt es noch die Exekutive, ihr habt gute Chancen. Ja, dass wir Deutsche werden könnten. Ja, ja. Ja. Mhm. Gut. Aber also es war kein, also du hast es geschafft. Ohne ja, Probleme. Also man muss aus 33 Fragen muss man 15 richtig haben. Also da stehen die schon relativ gut. Aus 33. Okay, 15 richtig. Also, wenn ich jetzt Zeit hätte und einen Impuls verspüren würde, hätte ich Lust, so einen Fragebogen mal für Franken zu machen. Du kannst ja mal so einen fränkischen Einbürgerungstest, mache ich dir mal und dann schauen wir mal, ob du das noch da. Also wenn du das mir machst, schreib mir mal 60 Fragen waren es, 33 Fragen? 33 Fragen, 15 bitte, Chris. Müssen richtig sein. Ja. Fränkische Fragen? Ja, nicht jetzt. Auswahl antworten. Aber das würde ich dann gerne, also wenn du das mache ich mit den McNeils gemeinsam, den wenn du das machen würdest, dann würde ich das gerne auf Facebook stellen und schauen, wer. Oder irgendwo beantragen wahrscheinlich. Ja, Chris, das werden wir ja sehen. Und das leitet jetzt über zu unserer, ich weiß nicht, wie es überleitet. Hahaha, ha, ha, ha, haben wir gelacht. Und deswegen kommt jetzt meine neu eingeführte Kategorie, der dufte Witz. Oh. Kommt jetzt. Ich habe das Witzebuch von meinem Vater dabei. von 1966. Und da werde ich jetzt Witzebuch für Jungen. Hat man das gebraucht? Der heißt Klaus Franken. Ah ja, okay. Und da werde ich jetzt einen beliebig ausgewählten Witz vortragen und ihr dürft entscheiden, ob der gut ist oder nicht. Mein Vater hat sich mit Bleistift anscheinend in seiner Schulzeit hier die besten markiert. Warte mal, hier ist einer, der ist etwas länger. Der Sohn des Tünnes fährt durch Köln auf seinem Fahrrad, welches nur aus dem zum Fahren notwendigen Teilen besteht. Also keine Schutzbleche, Bremsen, kein Licht, keine Katzenaugen und keine Klingel. Er wird von einem Polizisten angehalten und muss für jedes fehlende Teil seines Rades 3 Mark bezahlen. Mit der Matheaufgabe. Ja, ja. Während der Polizist notiert und zusammenzählt, fängt Tünnemännchen plötzlich an zu lachen. Und es hört gar nicht mehr auf. Aber die Fragen des Ordnungshüters, warum er denn so lache, da antwortet Tünnemännchen: Ha, ha, ha, da vorne kommt der Schäl. Der hat nämlich gar kein Fahrrad. Das ist nicht schlecht, also. Also hier, das sind fast 200 Seiten, beste ja. Witze. Da werde ich jetzt 200 Seiten? Ja, da werde ich jetzt die nächsten Jahre immer mal wieder was vortragen. Stellt euch drauf ein. Ja, habt ihr eine Affinität zu Witzen? Ist das sowas, ich kann mir vorstellen, dass es Mundart auch sehr gut funktionieren würde. Ja, so kleine ich Anekdoten. Ich kann mir immer bloß ein Jahr lang ungefähr einen Witz merken. Ja, wenn er gut ist, reicht er. Ja, oder? Ja, also, ja. Ja. Und die Brigitte, ist die so eine Witzeerzählerin oder was? Weniger. Ist das auch was ja. nicht ich kann es auch nicht merken eigentlich. Nett? Nee. Ja, ich bin auch, also ich, merken ist furchtbar, ne? Also die Witze merken. Mhm. Man muss sie ja auch dann im Kopf haben, so dass man weiß, wann man, was man wie betont, damit die Pointe zündet, ne? So Pointen und sowas. Das hast du aber jetzt gut gemacht, ne? Das hat jetzt gut, ne? Letztes Mal habe ich total, letztes Mal. Sehr gut geklappt. Ja, nee, aber das ist halt echt, ich glaube, Witzeerzähler, das hört sich mal so, ein guter Witzeerzähler zu sein, da gehört schon was dazu. Da gehört eine gewisse Empathie dazu. Ja, aber das ist ein riesen Nervensignal. Ja, Fips Asmussen zum Beispiel. Kennt ihr den Fips Asmussen? Ja, ja. Das ist ja unheimlich nervig. Aber er hat es voll durchgezogen, sein ganzes Leben lang. Nichts anderes gemacht als Witze geschrieben und erzählt. Ich weiß nicht, ob er die alle selber geschrieben hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, naja, weiß ich nicht. Dann ziehe ich dir ja einen Hut vor dem. Also. Ja, aber Witze sind eine eigene Kategorie für sich halt. Weil wenn du kannst natürlich, wie jetzt zum Beispiel wie den Ahmed, den wir letztens interviewt haben, der war zumindest Gagschreiber beim Radio. Mhm. Das heißt, der hat Gags geschrieben. Aber das ist natürlich noch was anderes als ein Witz, weil ein Witz braucht ja eine gewisse narrative Struktur und... Ja. Bevor wir auf die Brigitte wieder kommen, also was heißt wieder, sondern mal die auf Illustrierte die meinst kommen. Du? Nee, die Illustrierte. So. Brigitte mit Nee, ja. So. Liest du die Brigitte, ja? Ja, liest natürlich auf dem Klo immer, ja. Strickst du auch, Andreas? Ja, die liegt immer neben dem ADAC-Heft in meiner Toilette. Okay. Und dann kann man auswählen, wenn man aufs Klo geht. Ja, Brigitte oder ADAC? Ja, ne? Ich nehme eigentlich eh immer die Brigitte, weil ich hasse Autos. Ja, aber erzähl weiter. Ja, ich weiß nicht nochmal. Ja, genau. Der Ahmed İşçitürk. İşçitürk. İşçitürk heißt es. Ja, es genau. Ich glaube, es ist ein. Er hat gesagt, ich kann es aussprechen, wie ich will. Ja, das hat er gesagt. Jetzt ist mal Schluss mit der ja, Kabarett und ich sag jetzt nur mal Ahmed İşçitürk, ja. Der aber kein Kabarett macht. Der macht Kabarett, ja. Und diese Woche im NDR. Also er hat einen Fernsehauftritt gehabt, war sensationell. Wollte ich bloß mal sagen, herzliche Grüße nach Gostenhof. Goho, ja, genau. Mhm. Brigitte und Kill McNeil heute bei uns zu Gast und die Brigitte macht mit ihrem Mann Kabarett. Kabarett? Ja, um das nochmal ganz klar und deutlich zu sagen. Und du bist auch Schauspielerin. Ja, also Laienschauspielerin. Ich spiele im Bad Windsheimer Freilandtheater mit. Was spielt ihr da so? Ja, da gibt es ein großes Sommerstück immer. Das war letztes Jahr 1848, Kinder der Revolution, ein Kostümstück. Alles geschrieben von Christian Laubert. Und im Winter gibt es Winterwandeltheater. Das heißt? Das heißt, die Zuschauer wandeln praktisch durchs Freilandmuseum und die Schauspieler sind fest an einem Ort, also in verschiedenen Häusern oder auch außen und spielen die gleiche Szene 6-mal. Und 6 Zuschauergruppen gehen zeitlich versetzt durchs Museum. Okay. Mhm. Wenn man sich das vorstellen kann. Hört sich interessant und vor allem kalt auch an, ne? Ja, man muss sich halt entsprechend anziehen, aber es ist wirklich eine tolle Sache. Und die Stücke sind also recht spannend immer, auch unheimlich, weil es natürlich dunkel ist. Mhm. Und es haben jetzt gerade die Proben für das neue Winterwandeltheaterstück angefangen. Und du bist da fest dabei? Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Also Winterwandeltheater letztes Jahr, Sommerstück und jetzt heuer wieder Winterwandeltheater. Windelwandern. Das ist etwas sehr interessant. Etwas ältere, das wäre eher Generation. Was für uns so Windel. Ja. Für uns alte, für uns alte Leute, ne? Wenn man dann lang wandert und Pfützen kann fotografiert. Kann genau sagen, wann die Premiere ist? Ja, genau. Jetzt kommt das Zettele. Und dann sagt man das einmal. Weil das Freilandmuseum ist ja an sich schon interessant. Ja, das ist an sich sehr schön. Ist also wirklich eins der schönsten in Deutschland. Ist ganz toll. Und normalerweise spielt er ja auf einer Bühne, ne? Eigentlich keine Bühne, da wird immer ein anderer Platz im Museum rausgesucht. Ach, das ist ein Platz? Okay. Ja, ja. Ich habe gedacht, da ist eine Bühne aufgebaut. Nee, letztes Jahr war es zum Beispiel vor dem Jagdschlösschen. Ja. Und da wird eben dann einfach vor dem Schlösschen gespielt und die ganze Umgebung wird mit einbezogen. Also auch außenrum. Da spielen dann rechts einmal Kinder irgendwie mit Drachen oder was in der Wiese und oben gibt es was zu sehen, da fährt eine Kutsche vor und solche Sachen. Also, Premiere fürs Winterwandeltheater ist der 12. Januar 2017. Also wer da Lust drauf hat, Fränkisches Freilandmuseum in Bad Windsheim, weißt du die Straße? Eisweierstraße. Ja, nee, einfach Google anwerfen. Ja, das ist sehr. Warte mal an die Eisweierstraße, wenn es dort nicht ist, fragt einfach am Bad Windsheim. Ja, man kann die Karten im Internet bestellen, das ist ganz einfach. Okay. Ist ja gespielt wird bis 18. Februar, immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn wir schon bei der Mine sind, wann habt ihr die nächsten Termine für euer Kabarett? Ja, wir haben jetzt, wir spielen also im Moment. Wie heißt euer Programm gerade? Im Moment, ja, wir spielen. Im Moment ein Schulprogramm, ein Grundschulprogramm. Das heißt, warte bis du neider Schul kommst. Also im Scheinfelder Dialekt praktisch. Und Weihnachtsprogramm spielen wir schon seit Jahren. Das heißt Grinskistler. Und da haben wir heuer noch zwei Termine mit dem Weihnachtsprogramm. Am 10. Dezember in Münchsteinach in der Kulturscheune. Und am 11. Dezember in der Kulturscheune Silberhorn bei Heilsbronn. Warten, bis du nach der Schule kommst. Erzähl dir mal darüber. Das ist ein Grundschulprogramm und nachdem ich Grundschullehrerin war, kenne ich mich ja da schon wirklich gut aus. Da geht es also ja, um verschiedene schulische Begebenheiten. Genau. Und es ist also jetzt nicht so, dass nur einer das Fett wegkriegt, also zum Beispiel halt die Obrigkeit, Kultusministerium und so weiter, sondern ich habe mich bemüht, dass es also ausgeglichen ist. Also dass die Eltern was abkriegen, die Schüler, die Lehrer selber und natürlich schon auch Kultusministerium, Hausmeister, was es also gibt im schulischen Umfeld. Okay. Da gibt es ja sehr viel. Also das Programm dauert zweimal 50 Minuten, können wir aber beliebig verlängern. Also da gibt es wirklich ganz viel. Aber das ist ordentlich. Zweimal 50 Minuten. Naja, also das ist ja normal, das üblich. Das macht für dich einen Grundschulhausmeister aus? Ja, puh. Vorsicht, Vorsicht. Den archetypischen Grundschulhausmeister, nicht jetzt einen speziellen. Früher, ja, das möchte ich jetzt gar nicht so genau beschreiben, aber wir haben eine Stelle drin, da in dem Programm, da gibt es eine Traumreise oder Fantasiereise, wie man es ja oft in der Grundschule macht. Und das ist aber eine Fantasiereise, Traumreise für den Lehrer, wie es eben sein könnte. Und da heißt es an einer Stelle, ich weiß nicht, ob ich es auswendig weiß. Also der Hausmeister, wenn der Lehrer kommt, wartet früh schon der Hausmeister respektvoll vor der Klassenzimmertür und er brennt darauf, die Papierrolle des Handtuchhalters auszuwechseln und kleine Reparaturen sofort auszuführen. Das wäre quasi die Wunschvorstellung. Ja. Das ist sehr, muss ich jetzt mal ein Lob aussprechen, sehr geschickt die Frage, so umgemünzt, dass man unbefangen bleibt. Genau. Einfach dadurch, dass man es ins Positive wendet. Chris, wir haben sehr, sehr schlagfertige Gäste im Studio heute. Möchtest du es ausnutzen und eine saublöde Frage mal stellen? Eine saublöde? Ja, einfach mal was Blödes. Was denkst du gerade nach? Wahrscheinlich ich hab zugehört. An Affen, die auf Trommeln schlagen. Nein. Ich habe einfach bloß zugehört. Ich habe jetzt gar keine saublöde auf Lache. Stell doch du mal eine normale. Ich hab doch gerade eine saublöde. Touché. Also Affen kommen übrigens auch vor im Grundschulprogramm. Affen auch? Okay. Ja, Menschenaffen. Ja. Menschenaffen. Da geht es an einer Stelle darum, ob man möglicherweise nicht im Kultusministerium wegen Sparmaßnahmen das Personal durch Menschenaffen ersetzt. Weil der Affe, wie wir wissen, der Schimpanse, ja durchaus die gleichen Fähigkeiten hat wie ein Vorschulkind. Also insofern passt es ja, weil das Vorschulkind muss sich auch auf die Schule vorbereiten und insofern kann der Schimpanse das auch sehr gut tun, die Kinder auf die Schule vorbereiten. Wenn die 1000 Jahre da so 100 Affen am Computer hocken, dann irgendwann einmal schreiben sie auch einen Lehrplan. Ne? Chris, gibt es eine Anekdote aus deiner Schulzeit? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich kann mich an die Schulzeit fast nicht mehr erinnern. Und da blacht man sich so, ne? wissen die das nicht mehr? Man merkt es kaum, dass du nichts behalten hast von der Zeit. Mich hat Schule nie interessiert. Also das war. Ja, ich meine, also ich persönlich lehne das ab. Meine ehemalige Lehrerin schon festgestellt hat, kann ich lesen, schreiben und rechnen. Ich glaube, Rechner kann ich ganz gut. Lesen auch, schreiben geht, ja. Und ich kann mich du dort bist doch einmal als Bu zu uns kommen. Das erzählt meine Mutter immer. Ja, das weißt doch, du wohl mit deinen Eltern mal. Da dran keine Erinnerung mehr. Was ist da passiert damals? was ist da schiefgelaufen? Ja, oder was? Ich weiß doch nicht, du bist ins Lehrerzimmer gekommen. Oder was ist die Geschichte? Nein, privat. Er hat mich privat besucht mit seinen Eltern an einem Sonntag einmal. Ich einen Kaffee trinken oder was? Ja, ich kann unheimlich die Leute auf die Nerven gehen. Also ich kann funktioniert gut bei dir. Wo ich noch klar war, da wollte ich Fahrrad fahren, ja, und das war schon 7 oder halb 8 und ich habe halt Karu gegeben, ja, da kann ich die Leute echt auf den Sack gehen. Und dann haben meine Eltern gesagt, jetzt steig auf dein Fahrrad und jetzt fahren wir Fahrrad, ja. Und dann habe ich mich scheinbar bei dem ganzen Schreien und bei dem ganzen Gämmer, ja, habe mich so verausgabt, dass ich dann auf dem Fahrrad eingeschlafen bin. Und bin vom Fahrrad runtergefallen. Okay, wir haben zu Gast die Grundschullehrerin, Freiluftdarstellerin, Mundartlyrikerin, Brigitte McNeil. Sängerin Brigitte McGee und ihr Romanautor, Nordiren, deutschen eingebürgerten Staatsbürger, Pfützenfotografen und Düngemittelspezialisten Kill McNeil. Meine Güte, Chris, super, noch nicht eingebürgert. Nee. Wartest noch, aber du bist zuversichtlich. Ja. Was machst du, wenn du nicht, was würdest du gesetzt im Fall machen, dass du nicht eingebürgert wirst? Ja, würde ich warten, was mit den ganzen Briten passiert, wenn Großbritannien tatsächlich die EU verlässt. Aber ich muss da was anderes gestehen. Ich habe inzwischen auch die irische Staatsbürgerschaft, also nicht nur die britische, sondern die irische. Das war wesentlich einfacher. Da muss man nur in Irland geboren sein und dann kriegt man das Ding. Aber das heißt ja, du konntest Briefwahl machen. Ja, ich könnte endlich wählen. Das ist ja auch ein Grund für mich. Ich will jetzt endlich daher wählen dürfen, nicht immer bloß den Bürgermeister. Ein Bürgermeister darf man wählen? Den darf man wählen, ja. Okay. Und ist das nicht schlimm, wenn man jetzt, sagen wir mal, 40 Jahre im Land lebt und man darf nicht wählen? Das ist doch schlimm, weil ich schon politisch interessiert bin und das ist schon. Aber jetzt ist ja dann hoffentlich bald eine Einschränkung. Chris, hilf mir aus der Patsche, ich habe meinen Faden verloren. Hast du einen gehabt? Ich hatte einen festgezurrten im Labyrinth ausgelegt, damit ich wieder zurückfinde. Aber den habe ich verloren. Wir können ja mal ein bisschen sinnieren. Fassen wir doch, wir sind jetzt ja schon immerhin 44 Minuten auf Sendung oder beziehungsweise haben 44 Minuten aufgezogen hier. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann sinnieren wir gerade. Wir sinnieren. Sinilien, sagt der Franke. Sinilieren, ja. Sinilieren? Sinilieren. Kinn, wir wollen doch 33 Franken zusammenbringen. Wahnsinn, das habe ich noch nie gehört. Sinilieren. Mensch, und ich sage immer sinieren, Chris, und deswegen hast du nicht mitsinniert, weil du es nicht verstanden hast. Eben, ich bin ja Franke. Ich habe dich einfach nicht verstanden. Zu dir. So viele Menschen in Deutschland sprechen kein richtiges Hochdeutsch. Ich kann mich einfach nicht unterhalten mit dir so. Mensch, wir müssen was tun, Chris. Möchtest du nicht zu einem Deutschkurs gehen? Ich nicht. Also ich bin so ganz zufrieden. Aha, integrationsunwillig ist er auch noch. Ja. Also echt wahr. Ich biete dir hier meine Hand an, ja, und dann kommst du daher und machst wieder alles kaputt, was ich hier aufbaue mit dir. Was habt ihr? Weißt du, ihr müsst euch das für die Zuschauer, der hockt da so mit dem Rücken zu mir, ja, guckt seitlich grinsend in sein blaues Mikrofon rein und lacht, wenn ich mich ärgere, weil er mich nicht beachtet. Na, was mich gefreut hat, dass du auch einmal das Wort nicht kennst. Das hat mich jetzt echt gefreut. Sinilieren, ja, das ist ja kein Wort, das ist ein Dialekt, Dialektverwurste von echten deutschen Wörtern. Aber eine Verballhornung. Gut, sinilieren, Ich freue mich gerade, weil du mich so anschaust. Ich möchte, dass du mir aus der Patsche hilfst. Der Grund meiner Freude ist einfach, ich freue mich auf den 33 seitenlangen, muss man sagen, also, Einbürgerungstest. Ich würde mich wirklich freuen. Ich würde mich wirklich auch freuen, dass... Da wird gefragt, was Sinilieren heißt. Gell? Ja, gerne, jetzt weiß ich ja. Das kann man nicht mehr machen. Wie viele Bundesländer hat Franken? Sowas wird dann gefragt. Ja, aber gerne machen. Also dann wäre es bestimmt ganz witzig, das Ganze noch zu unseren Zuhörern zukommen zu lassen, um zu schauen, bist du ein wirklicher Franke oder nicht. Mhm. Ist eigentlich keine so große Aufgabe für dich. Du kannst ja schreiben, das ist ja gelernt in der Grundschule. Eben, ja. Also, von mir. Ja, eben. Also da ist ja hier da schmieden sich ja hier jetzt neue Seilschaften. Heute schließt sich der Kreis. Ja, ich finde es super, ein bisschen zu sinilieren jetzt. Ja. Ich nehme es gleich auf in meinen Wortschatz. Habt ihr eine zentrale Internetseite für das, was ihr macht, oder? Ja, haben wir. www.mcneils.de. McNeil mit 2 L, ne? McNeil mit 2 L. S, sonst ist man bei der Büchertasche. Also wie die Büchertaschen geschrieben, aber dann mit S. Und da findet man quasi von allen euren Projekten immer mal wieder so Informationen. Ja. Sehr schön, geht da drauf und schaut es euch zumindest mal an. Gebt diesen beiden jungen Künstlern doch mal die Chance, sich zu präsentieren. Ja. Nachwuchskünstler. Ja, schön. Das ist ja als wenn man jetzt hier sitzt, ne, ist es ja immer so, man möchte ja immer irgendwas was Spannendes zu Tage fördern. Es hat schon sehr gut geklappt jetzt mit euren Grundschulanekdoten. Aber ich suche gerade noch nach der Frage nach allem quasi. Aber ich glaube, Christa, kannst du mir nicht helfen, weil dein Blick, du hast gerade den Mund offen und sabberst da irgendwie vor dich hin und... Nach der Abschlussfrage suchst du. Nein, ja, nicht der Abschluss... Die Frage, die alles abschließend beantworten kann. Man kann dann nachher noch weiterreden. Ja, dann überlege ich mal, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt... Ja. Habt ihr denn eine Frage? Habt ihr eine Frage an uns? Ja. Das ist das Beste. Das ist doch eine gute Abschlussfrage. Das ist im Handbuch der Radiomoderation steht es irgendwie auf Seite 75, steht Nummer 44, Regel Nummer 44. Wenn dir nichts mehr einfällt, frag, ob deine Gäste Fragen haben. Über Silvester wollten wir noch reden. Ah, Silvester. Ach ja, genau. Ja. Natürlich. Ihr habt ja Silvester-Kabarett. Ja, also kann man jetzt nicht so sagen eigentlich. Also wir machen seit Jahren Silvester-Kleinkunst-Vorstellung im Wirtshaus in Unterleimbach, Gasthof zum Löwen, mit Essen und Trinken auch. Und da machen wir heuer erstmals was anderes, haben wir auch andere Künstler dazu eingeladen. Wen? Also da kommt Fabula Musica, Evi und Sven Schöllmann, Märchen und Musik. Und René Erkens, der macht Bauchreden. Ist Bauchredner. Und wir beide, Killen und ich, wir machen spielen Sketche von Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Auf Fränkisch. Hört sich interessant an. Auf Fränkisch. Müssen wir aber erst einstudieren. Ach so. Naja, habt ihr nur wenig Zeit, oder? Naja, viel nimmer. Aber ihr wisst schon was, ne? Ja, das steht schon alles. Ja, gut, die Stunde ist ja auch fast vorbei. Chris. Ja, ich wollte nochmal auf unseren Pfützenwettbewerb hinweisen. Stimmt, ja. Also fotografiert ja. Pfützen. Gerne auch entweder auf Facebook mit uns teilen oder auf Twitter. Achso, nee. Da nee, Twitter sind wir ja nicht, oder? Sind wir Twitter? Ich bin jetzt bei Twitter. Und zwar heiße ich zack_und_weg. Da könnt ihr mich gerne befolgen. Könnt ihr einen Weber folgen, wenn ihr wollt. Ja. Oder schreibt uns eine Mail, schnickschnack@gmx.de, falls ihr noch zu den ganz altertümlichen Menschen gehört, die noch auf Pferden mit Kutschen und mit Helmen und Schwertern durch die Gegend laufen. Chris, ich wollte gerne noch mal kurz sinieren. Sinilieren? Was haben wir denn heute gelernt? Das geht schlecht aus. Chris, was hast du heute gelernt? Ja, dass es Kabarett heißt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, war ein sehr interessantes Gespräch, so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke nochmal an unsere beiden Gäste. Ist erst gut, wenn... Brigitte und Kim McNeil. Du weißt, dass das Gespräch ja. erst gut ist, wenn es danke so wird, auch. Wie du es dir vorstellst. Ja, das ist so dein Leitspruch, oder? Das Gespräch ist erst dann gut, wenn es so läuft, wie du dir es vorstellst. Ja, ich habe gelernt, dass der Einbürgerungstest 33 Fragen hat, nicht 60. Ich habe von Lehrerknappheit erfahren. Ich habe gelernt, dass Pfützenfotografie eine sehr, sehr entspannte und Tätigkeit sein kann. Ich werde dem Hobby auch mal nachgehen und zur Not werde ich mich eben selber prämieren müssen, wenn keiner Pfützenfotos einsendet. Also aber ich sende auch ein Pfützenbild ein, mit Sicherheit. Okay, dann machen wir beide den schon mal, wir beide sind schon mal im Rennen und die unabhängige Jury bestehend aus Killen McNeil und die wird dann auswählen. Ja. Musik hatten wir auch und Spaß und Spannung. Also alles dabei gewesen. Ja, und ihr müsst natürlich dann, wenn wir unseren Pfützenkönig... Also den Pfützenkönig! Der fränkische, es gibt der Bierkönig, ja, der Pfützenkönig. Und also ist man könnte auch einen Bierpfützenkönig. Fränkischen Pfützenkönig. Der wird dann, da müsst ihr dann bitte nochmal reinkommen, also der wird dann für uns allen prämiert. Ja, also wirklich, das ist auch kein Spaß jetzt, wir machen diesen Wettbewerb. Ja. Wer uns Pfützenfotos schickt, schnick, schnack, zusammengeschrieben, ohne Punkt oder irgendwas, @gmx.de, da bitte Pfützenfoto hinschicken. Und das schönste Pfützen, ihr könnt dann was gewinnen. Und wir können das auch ausweiten, also wie gesagt, Bierpfützen in der Kerbersaison, Bierpfützenkönig. Weiß nicht, was man im Frühjahr dann so für Pfützen hat. Also ich würde mir gerne so ein ganzes Franchise draus machen. Also das ist jetzt mein Ziel, mein Vorsatz für 2016. Was haben wir denn nächstes Mal in der Sendung, Chris? Nächstes Mal haben wir, da ja leider Philipp Moll verstorben ist, der in Südstadtgeflüster mitgespielt hat, der den Albing gespielt hat, er ist im Oktober gestorben, haben wir eine Philipp Moll-Sendung, ja, mit Ausschnitten und so weiter und mit Freunden von Philipp. Das haben wir dann im Januar. Das wird ganz, ganz, ganz, ganz schön werden. Das wird wunderbar. Schaltet da auch wieder ein, jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf Radio Z. Wie heißt die Sängerfrequenz nochmal? Du kennst... 95,8. Der Chris kann sich nämlich Zahlen merken, das kann ich nicht. 95,8. Ja. Genau. Okay, danke fürs Zuhören. Danke für die lieben Worte. Und macht schön mit beim Schnickschnack-Pfützen-Wettbewerb und bald auch beim fränkischen Einbürgerungstest. Das sind die neuen zwei Großprojekte von uns. Wir bedanken uns bei Killen McNeil und Brigitte McNeil für das Bereitstehen und sich selbst ein bisschen mal hier ins Radio zu hieven. Und ich bedanke mich bei dir, Chris, weil du so tolle, blöde Fragen gestellt hast. Das war ja heute das Ziel der ganzen Aktion hier. Und freue mich auf nächsten Monat. Bitte gern. Ja. Danke auch. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, tschüssi. Sie hörten Schnickschnack. Das lustige, bunte und etwas andere Magazin rund um Franken. Jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf Radio Z oder eben hier im Podcast. Wäre schön, wenn wir uns im Dezember wieder hören täten. Ja, facebook.com/schnickgeschnackge. Danke.